Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Bundesverteidigungsminister de Maizière hat Forderungen zurückgewiesen, den militärischen Abschirmdienst aufzulösen. Der CDU-Politiker sagte der Frankfurter Rundschau...